Yep. Ups and Downs gehören mittlerweile zum Standardprogramm in der zweiten Rona-Season. Und während wir eine weitere Woche vom 20 in die Geschichtsbücher schreiben können, gibt es neben dem omnipräsenten Weltuntergang natürlich wieder eine neue Folge von deinem liebsten Elektroniker-Podcast, hier auf SRF Virus. Das Geflüster jetzt bereits vorweggenommen. Ampere steht wieder mit einer prall gefüllten Playlist in den Startlöchern, um die kommende Stunde ordentlich aufzuwerten. Das mal ohne Special Guests, dafür mit allerhand Special Music. Von hier, dort und überall. Die 56. Folge von Ampere featuret das allerlei aus einer Vielzahl an Genres mit super viel Zeug, wo erst gerade rausgekommen ist. Das mal mit dem Schwerpunkt auf Feel Good Vibes, die Zukunftsängste in die Vergangenheit schicken und die Erinnerungen von den schmerzlich vermissten Glücksmomenten auf der Tanzfläche für einen kurzen Moment ins Wohnzimmer zurückbringen. Natürlich gibt es wie immer alle Tracks zum Nachvollziehen in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Episoden auf dem gängigen Podcast-Portal. Nach dieser Intro-Extravaganza empfehlen wir aber jetzt zuerst mal runter oder halt rauffahren, und zwar mit der 56. Episode von Ampere mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Gute Portion Fernwärme in die aktuelle Show reingestartet. Zum Ende vom Sommer, vor knappen 3 Monaten circa, hat der Engländer Joe Hertz mit seinem Album Current Blues den offiziellen Soundtrack für die Kuscheldecke gedroppt. Darauf gibt es aber neben einer guten Portion Neo-Soul auch einen Lo-Fi-House-Banger namens Deep End, wo mit einer Mischung aus cremiger Bittersweetness und subtilem Stampf das Prädikat Tagtraum legit auf der Brust trägt. Wir bleiben für einen weiteren Tune bei warmen Dancefloor-Moment, und zwar mit dem Athlete Whippet Remix vom Track Tempted im Original von 3070. Ein Track, der Chillin' Drink Vibes für die letzten Sonnenstrahlen vom Jahr provided. Rausgekommen über das Geheimtipp-Label Rhythm Section, ebenfalls aus dem Vereinigten Königreich. Thank you. britischen Goodness im Duo sind die nächsten vier Tunes Teil eines heimatlichen Familien-Vorteilspack. Der Anfang macht der Laurel Halo Remix vom Track Phantoms of Dreamland im Original von Michael Turtle, ein Track, der vor kurzem im Rahmen einer Remix-LP rausgekommen ist. Das Basler Label Planisphere hat vor kurzem eine Collage an Tracks aus dem Katalog vom Val Basler von grossen und aufstrebenden Künstlerinnen remixen lassen. Darunter finden sich unter anderem lokale Talents wie der Mehmet Aslan und der Luca Duran, aber eben auch internationale Grössen wie Laurel Halo. Die experimentierfreudige Produzentin stürzt das Original mit ihrem Remix durch die engen Gassen von deiner regnerischen Heimatstadt. Ice Down, Kerzenschein, Afterparty Moods. Die Exponent vom vierfach Schweizer Musik-Killstreak ist ein alter Bekannter in der Ampere-Bubble. Auf dem Track «Desolate» zeigt der Dandara, wie man digitales Esperanto erfolgreich ins Tanzbein schiebt und provoziert damit, zumindest bei mir, einen guten Amount an Fernweh. Auf der A-Seite von seinem neuesten Release auf Akumandra wandert der Primarlehrer im gewohnten Schlummertempo durch die goldenen Herbstlandschaften und findet irgendwann einen intimen Dancefloor im Wald mit ordentlich Laub zwischen den Zehen und Dunst in der Luft. Viel Tanzflächenpop mit psychedelischem Drall nach links. Thank you. Anstoß bei SRF Virus. Während uns der letzte Tune bereits aus dem Homeoffice rauskatapultiert hat, gehen wir mit dem dritten Schweizer Tune in Folge endgültig all in. Auf dem Track Sambalando von der argentinischen Combo Fauna stürzen wir uns mit Anlauf ins tropische Wurmloch und kommen von dort nicht so schnell raus. Ihr neuestes Album Tropicalypsis Now ist über eins von unseren Lieblingslabels aus der Westschweiz rausgekommen, nämlich über Hawaii Bonsai aus Lausanne, wo wieder einmal pures Feuer an den Tisch bringt. Euch an den Michael Turtle, den Basler Dude von vorher. Wir finden das eben genannte Remix-Package aus dem Hause Planisphere so dope, dass es zum Schluss vom Vierer Schweizer Block nochmal einen kleinen Nachschlag gibt. Das Mal ist unser Jugendheld Jimmy Edgar, der Hand an die Neuinterpretation legt und aus Rainwater für Jit einen reduzierten Banger für Gesichtsgymnastik-Sessions und Ellenbogen-Days liefert. Thank you. Die Tune war gerade purer Starkstrom und kommt vom genregrenzenden pulverisierenden Duo Ivy Lab, das schon seit den Anfangstagen von Ampere ein ganz neues Plätzchen am Herz der Redaktion genießt. Der Track Fidget liegt in der Tradition von konstanter Freshness aus der Grauzone von Hip-Hop und Elektronika. Ganz frisches Material für abenteuerlustige DJs und einen verrauchten Freitag oben. Nach einer kurzen Stippvisite nach London Town geht es zurück an Zürich Riviera, genauer genommen in den Hinterhof vom Bouillon Connective, wo uns schon seit Jahren mit vorwärtsdenkenden und super warmen Beats einkuschelt. Coming In ist der Track Habits von Miles Singleton, der in 2,5 Minuten Vibes für 10 auftischt und Teil von seiner wärmstens empfohlenen September EP ist. Nachdem der Miles Singleton eine perfekte Vorlage geboten hat, bleiben wir für einen weiteren Hattrick in der Heimat hängen. Das mal aber mit etwas weniger Hip-Hop, dafür mit etwas mehr Deep House, inklusive Jazzy Drums, Fanfaren und allem anderen, was einen Ausflug in Happy Place halt so ausmacht. Auf dem dritten Release von Mir Lucky aus Genf gibt es ganz viel Riffi und Herz. Die Geschichte hinter dem Release ist auch eine Geschichte von einem Comeback. Die Scheibe ist nämlich auf Homme du Monde veröffentlicht worden, einem kurzlebigen Projekt aus Zürich, wo die letzten drei Jahre im Tiefschlaf verbracht hat. Die Rückkehr an die Oberfläche kommt zum besten Zeitpunkt. Die Sonnenküste und lebensbejohenden House-Tunes sind exakt, was wir nach einer weiteren bizarren Woche im 20 so brauchen. Der Schweizer Tune In A Row Coming In. Und wenn wir es schon von Comebacks haben, dürfen wir hier auch gerne Morris Audio erwähnen. Das alpine House-Label ist zwar nie wirklich weg gewesen, erlebt aber jetzt gerade definitiv einen zweiten Sommer. Vor kurzem hat es eine neue Scheibe mit einigen neuen Gesichtern gegeben. Dort drauf ist der Track Gwen vom Allmann Simon Hinter, der uns dort drauf beste House liefert, wie wir ihn schon seit 10 Jahren vermissen, und zwar mit entspannter Euphorie auf gutmütigem Groove. Energielevel in dieser Folge ist am steigen wie die verdammten Ansteckungszahlen. Wir machen aber vor dem Abgrund nochmal kehrt und zünden den private Küche-Rave mit einem von unseren momentanen Lieblingslabels, nämlich Kiwi Records, der britische Soundschmiede, der eine Perspektive liefert, wie es mit Garage weitergeht. Seit Dubstep ist Garage ein bisschen richtungslos und oftmals uninspiriert gewesen. Seit ein paar Jahren ist aber definitiv eine Renaissance am Start. Hamdi und Salute stehen beispielhaft für die Wachablösung. Der Remix vom Track Trumpet zeigt Maximum Respect an die Oldschool, bleibt aber nach erstklassigem Sounddesign und besten Vibes im Dutzend fest im Präsenz. Garage Pressure ist incoming, das mal aber von der ganz grossen Bühne. Der Melody-Remix von Come Over im Original von den Popstars Rudy Mantle schickt uns von der Morgenshow zurück in den Club. Das Ding ist über das Major-Label Warner Music rausgekommen und ist der neueste Beleg dafür, dass die Grenzen zwischen Mainstream und Underground höchstens noch ästhetischer Natur sind. Keine Berührungsängste. Vom Major-Material zu Underground's Darling. Das Debütalbum von der Amerikanerin Mia namens Desert Trash ist von den Kritikern hochgejubelt und mit Millionen Streams belohnt worden. Nach ihrem Kickstart auf Ausla, der Plattform von Skrillex, hat sie sich emanzipiert und veröffentlicht seither ausschließlich über die eigene Plattform Never Be Alone. Vor kurzem sind einige Remixes dropped, unter anderem der Danny Golliger Remix vom Track I Get Excited, wo aus dem zweiminütigen Original ein butterweicher House-Tune für den Balkon und das Schlafzimmer zugleich schraubt. Thank you. SRF Virus. Nachdem wir uns während einigen Tracks die Sorgen aus dem Kopf gewackelt haben, schalten wir mit dem nächsten Tune ein, zwei Gang runter, verlassen die Überholspur und gleiten auf kosmische Drum-Bass-Vibes im Cruise-Control-Modus über den Daten-Highway. Mit dem Track «Signal Waves» von Münchner Mark Renton zeigt das Innerschweizer DNB-Label «Drum Army» das nötige Fingerspitzengefühl für ordentliche Zukunftsmusik und beweist damit auch in der Heimat, dass Drum & Bass nicht immer nur Schweissbad und Käferverrenkung ist. Bald gibt es übrigens ein Special mit den Jungs und Mädels von der «Drum Army». Besser, der Part ist Augen und Ohren offen. Wenn wir schon einen DNB-Tune droppen, warum denn nicht auch noch gerade einen zweiten? Auch wenn ich selber Drum & Bass mache, höre ich tendenziell sehr wenig von diesem Genre. Wenn mir aber ein Tune so richtig packt, muss ich ihn natürlich auch noch gerade bei Ampere featuren. Der Klasse-Primus Neuseeland zeigt sowieso immer, wie man es richtig macht. So auch auf dem Workforce-Remix vom Track Uncharted, im Original von den Kiwis The Upbeats und Shapeshifter. Feels like I'm lost at sea, taken by the waves, drifted beyond the reach. Never seen again. We'll be right back. it draws me to the bay. Ampere. Elektronische Musik. Immer gegen den Strom. Mit jugendlichem Selbstvertrauen schickt Drum Army ordentlich Hit aus der Schweiz in die internationale Dance-Szene. Ein Label, das das aber schon seit einem Jahrzehnt macht, setzt ebenfalls zu einem kleinen Comeback an, nämlich Demand Records aus Zürich. Wie ich gehört habe, ist Real Life ein bisschen in den Weg gekommen, um alle Woche einen neuen Banger zu droppen. Wie man aber weiss, kommt Qualität immer vor Quantität. Darum bin ich umso froh, sind die letzten Releases so übernice, wie sie sind. Coming In ist der Track Murky Waters von Isotropic. Ein Track, den du natürlich, wie alles andere aus dieser Show, in unserer Playlist auf Spotify nachhören kannst. Bereits auf der Zielgerade, eine knappe Stunde Qualitätsschall liegt hinter uns, Zeit für einen Endspurt anzusetzen, natürlich wie immer mit dem wohl speziellsten Tune der ganzen Show. Wenn ein Ausnahmekünstler eine neue LP veröffentlicht, ist sowieso immer Feuer unterm Dach. Der Engländer Actress gehört ohne Zweifel zu den spannendsten und bedeutendsten Produzenten der Neuzeit. Gekonnt übersetzt er Tradition vom Afrofuturismus ins 21. Jahrhundert und, yep, Spoiler Alert, sein neuestes Album ist absolut erstklassig. Zum Abschluss dieser Episode gibt es unseren Lieblingscut vom Langspieler, nämlich Angels Pharmacy zusammen mit der Chela. Big Ups bis bei der 56. Folge von Ampere am Steisi gesehen. Falls der ein oder andere Tune aus der Show nochmal aufarbeiten willst, sippst du am besten straight über zu unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify oder rinsisch die ganze Show mit dem Blabla von mir auf dem gängigen Podcast-Portal. Nächste Woche geht es weiter mit elektronischer Kompromisslosigkeit abseits von Basic. Natürlich mit der nächsten Folge von Ampere mit mir und Benny. Hier auf SRF Virus. Destiny is stuck in heaven.